Dokumentation. Haltung. Von unseren Händen gehen wir aus, wenn wir eine Haltung einnehmen. Dazu bringen wir sie in Verbindung mit dem Fußpunkt unseres Leibes. Am Ende jeder Übungsreihe führen wir die gleiche Handlung rückläufig aus.